haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die neue Tankstelle. Ich traf meine neue Klientin in einem Industriegebiet in Grünwil. Sie hatte sich dort eingemietet und entwickelte etwas, das ihr offenbar abhanden gekommen war. Sie klang am Telefon aufgebracht und ich verstand nicht alles, was sie sagte, aber ich machte mich trotzdem auf den Weg. Im karg eingerichteten Büro hing ein süßlicher Duft in der Luft und meine Klientin sah erstaunlich entspannt aus. Ab und zu brauche ich das einfach. Mir soll es recht sein. Es geht nichts über eine entspannte Klientin. Ich bin nicht entspannt, aber es hilft ein wenig. In Breda ist das ganz normal. In Breda ist es normal, dass man nicht entspannt ist. Breda, Amsterdam, Sie wissen schon. Ah, die guten alten Coffeeshops. Genau, sozusagen eine alte Tradition. Ich habe eigentlich lange damit aufgehört, aber es wirkt immer noch besser als die Pillen. Sie sollte es mal mit Whisky versuchen. Alkohol war nie mein Ding. Ihr Deutsch ist nahezu makellos. Leben Sie schon lange hier? 5 Jahre in Deutschland sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Weshalb haben Sie sich so aufgeregt? Weil mir etwas gestohlen wurde. Vielleicht nicht gestohlen, aber zumindest abhanden gekommen. Was ist Ihnen abhanden gekommen? Eine Erfindung. Ein Prototyp. Das klingt interessant. Ist es auch. Mir dürfen Sie es verraten. Eine Tankstelle. Das scheint mir jetzt nicht gerade die neueste Erfindung zu sein. Diese Tankstelle ist neu. Soll ich raten? Elektrisch? Solarbetrieben? Hybrid? Selbstverständlich. Doch nicht etwa für all die Trottinets, denen ich täglich ausweichen muss. Die Tankstelle ist für Passanten. Passanten können Getränke tanken. Es ist eine Art Sessel. Er massiert ihren Rücken. Gleichzeitig können sie sich bei Musik entspannen, einen Energieriegel essen und ihr Handy aufladen. Ach. Das ist besser als Yoga. Ach, und wo wollen Sie die Sessel hinstellen? Vor Supermärkten, in Einkaufszentren, in der Innenstadt. Eigentlich überall da, wo sich viele Menschen aufhalten. So. Wie groß ist dieser Prototyp? Nicht riesig. Wir haben einen leichten Sessel dafür umgebaut. Wir? Ja, das ist das zweite Problem. Marco ist ebenfalls weg. Marco ist Ihr Partner? Er ist der Handwerker. Er setzt das um, was ich zeichne. Und jetzt sind Marco und der Sessel weg. Ich erreiche weder ihn noch den Sessel. Der Sessel nimmt Anrufe entgegen. Er ist vernetzt, aber ich erreiche ihn nicht. Ziemlich sicher ist der Akku leer. Vielleicht sucht der Sessel einen anderen Sessel, auf dem er sich entspannen kann. Das ist nicht witzig. Ich habe viele Stunden und auch einiges Geld investiert. Wonach soll ich suchen? Marco, den Sessel oder beide? Ich denke, da wo Marco ist, ist auch der Sessel. Das ist immerhin ein Anfang. Wie heißt Marco mit vollem Namen? Marco Ott. Ich brauche alles, was Sie über ihn wissen. Adresse, Freunde, Gewohnheiten, alles. Ich weiß nicht viel über ihn. Nicht viel ist besser als gar nichts. Eine Adresse wäre ein idealer Einstieg für mich. Sie nickte und drückte sich durch ihr Handy. Wir einigten uns darauf, dass sie mir die Adresse simste. Ich fuhr umgehend hin. Ich war nicht weiter überrascht, als niemand öffnete, als ich klingelte. Deshalb versuchte ich es bei den Nachbarn. Nur einer erbarmte sich meiner. Und das bringt nichts, denn man hört nichts. Man kann die Klingel an ein Lichtsignal koppeln, wenn man schlecht hört. Und er will gar nichts hören, außer den Krach, der sich Musik gar nichts hört. Für Musik. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich glaube, man nennt das Metall oder so. Es klingt wie der Dritte Weltkrieg. Ich höre keine Musik. Dann ist er nicht zu Hause. Haben Sie sich beim Vermieter über ihn beschwert? Er arbeitet ab und zu für den Vermieter. Deshalb kann er ihr tun und lassen, was er will. Mir ist es egal, ich habe früher in einer vielbefahrenen Straße gewohnt. Das härtet ab. Zudem ist mir Dauerkrach lieber als einzelnes Geschrei oder Gepolter. Was wollen Sie eigentlich von ihm? Geht Sie das etwas an? Nicht direkt, aber der Mensch ist von Natur aus neugierig. Immerhin einer, der das zugibt. Ich mag schräge Typen und dieser Ott ist ein schräger Typ. Er ist handwerklich, 1A, hat mir die Wohnungstüre repariert. Die ging im Sommer fast nicht mehr zu, wenn sich das Holz dehnte. Jetzt geht sie wieder ganz einfach zu. Wenn Sie einen Handwerker benötigen, dann kann ich Ott empfehlen. Ja, ist er kürzlich mit einem seltsamen Sessel aufgetaucht. Ein Sessel? Ja. Nein. Aber er besitzt einen großen Lieferwagen, den er zu einem Wohnmobil umbaut. Wo finde ich den Lieferwagen? Der steht im Hof. Ich weiß immer noch nicht, was Sie von ihm wollen. Das ist auch gut so. Ich gebe keine weiteren Auskünfte. Wann haben Sie Ott zuletzt gesehen? Wird er vermisst? Der Nachbar begann zu nerven, deshalb verabschiedete ich mich. 2 Minuten später kehrte ich zurück und drückte Otts Türklinke. Es war abgeschlossen. Im Hof suchte ich vergeblich nach einem großen Lieferwagen. Dafür traf ich einen Mann, der mich misstrauisch musterte. Sie habe ich noch nie gesehen. Doch, doch, aber nach meiner erfolgreichen Geschlechtsoperation sehe ich ganz anders aus. Ah, Sie waren eine Frau? Das spielt heute keine Rolle mehr. Na, ich habe darüber gelesen und im Fernsehen kommen auch Berichte. Menschen, die im falschen Körper geboren werden. Aber haben Sie das nicht etwas spät bemerkt? Gut, ich gebe es zu, ich war schon immer ein Mann. Dann haben Sie ein Problem. Was für ein Problem? Na, Sie haben hier nichts zu suchen. Und ob ich das habe? Der Lieferwagen von Herrn Ott steht nicht im Hof. Ein Lieferwagen ist ein Auto. Damit fährt man herum. Ich muss mit Ott sprechen. Rufen Sie ihn an. Wissen Sie, hier lungern manchmal seltsame Typen rum. Deshalb bin ich wachsam. Man weiß ja nie. Wann haben Sie Ott und den Lieferwagen zuletzt gesehen? Der Lieferwagen stand die ganze Woche hier, bis gestern. Was ist mit Ott? Das weiß ich nicht. Er hatte einen Termin und ist nicht erschienen. Aber heute hat doch jeder mindestens ein Handy dabei. Nicht erreichbar gibt es doch heutzutage nicht mehr. Schauen Sie sich die Jungen an. Starren ununterbrochen auf ihr Smartphone, weil sie nichts verpassen wollen. Und verpassen so ihr ganzes Leben. Himmeltraurig ist das. Also, als Frau kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich war ja auch nie eine. Ach so, ja, richtig. Aber jetzt weg mit Ihnen. Ehe ich mich versah, drehte er sich weg und schenkte seine Aufmerksamkeit einer jungen Frau, die sehr dünn war und deren Haare violett gefärbt waren. Er nickte ihr zu, offenbar war sie eine gern gesehene Nachbarin. Meine Klientin entspannte sich bei einem Saft aus mindestens 5 Gemüsesorten. Er ist mit meiner Erfindung abgehauen. Das kann sein, muss aber nicht. Sie müssen in seine Wohnung. Das geht nicht. Ich dachte, Leute wie Sie finden immer einen Weg. Ich versuche, mich an Gesetze zu halten. Das sollten Sie auch tun. Was soll ich machen? Ott arbeitet für Sie. Sagen Sie der Polizei, dass Sie befürchten, dass ihm etwas zugestoßen ist. Ich bezahle Sie nicht, um dann zur Polizei zu gehen. Wenn wir sicher sind, dass er nicht in der Wohnung ist, ermittle ich weiter. Und wenn er tot in seiner Wohnung liegt? Ja, dann erst recht. Das gefällt mir. Ich mache das nicht umsonst. Ist mir schon klar. Wenn ich für meine Tankstelle Investoren finde, spielt Geld keine Rolle. Wenn ich 100 Jahre alt werde, schreibe ich Ihnen eine Karte. Mein Sessel wird sich durchsetzen. Müsste das nicht durchsetzen heißen? Bevor ich die Polizei anrufe, müssen wir das in einem Rollenspiel üben. Los, Sie sind die Polizei. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das ist egal. Sie wollen Geld verdienen, also los. Ich schüttelte den Kopf. Doch dann erinnerte ich mich an die 3 Rechnungen, die auf meinem Schreibtisch warteten. Und ich erinnerte mich daran, dass ich sonst keinen Auftrag hatte. Um 3 Uhr morgens erhielt meine Klientin einen Anruf der Polizei. Marco Ott war schwer verletzt in seiner Wohnung aufgefunden worden. Meine Klientin hatte seit Mitternacht regelmäßig Tabletten eingeworfen, während ich immer schläfriger wurde. Wir fuhren zu ihr und ihre Kapselmaschine lief zur Höchstform auf. Nach 3 Espressi fühlte ich mich in der Lage, auf eine 4. Tasse zu warten. Was hat das alles zu bedeuten? Nichts Gutes. Marco liegt halbtot in seiner Wohnung und sein Lieferwagen ist weg. Und mein Sessel. Der Sessel könnte auch in der Wohnung stehen. Sie müssen da rein, Maloney. Das ist nicht so einfach. Hat Ott Familie. Er ist geschieden und hat eine Tochter. Sie kann in die Wohnung. Die beiden verstehen sich nicht sehr gut. Das ist egal. Ihr Vater liegt schwer verletzt im Spital. Da kommen Gefühle hoch, ob man will oder nicht. So einfach ist es? Fragen Sie die Werbeprofis und die Gauner. Es ist egal, ob einer studiert hat oder nicht. Gier ist immer stärker als der Intellekt. Genauso ist es mit sentimentalen Gefühlen. Die taffen Jungs heulen im Kino. Marco ist in meinen Gedanken, aber... Es geht vor allem um ihren Sessel. Tankstelle, nicht Sessel. Ja, das habe ich von den großen Erfindern abgeschaut. Fast alle sind männlich, fast alle neurotisch, aber vor allem total egoistisch. Sie könnten der Welt zeigen, dass es auch anders geht. Nicht, solange 90% aller Investoren männlich sind. Ich rede mit seiner Tochter. Soll ich offen und ehrlich sein? Das bringt doch nichts. Gut, ja. Soll ich mir eine Geschichte ausdenken? Das klingt schon viel besser. Ich versuche es mit dem Massagesessel. Das ist eine Tankstelle für Geist und Körper. Und die geniale Idee von Marco Ott. Nein, das ist meine Idee. Für die Tochter schreiben wir die Geschichte ein wenig um. Und wenn sie danach tantiemen will? Meine Klientin war skeptisch und ich war müde. Nach ein paar Stunden Schlaf sandte sie mir ihr Einverständnis aufs Handy. Patricia Fontana war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Denn Marco Otts Tochter war Politikerin. Was stört Sie an Politikerinnen? Es geht um unsere Zukunft und um die Zukunft unserer Kinder. Ich fliege praktisch nie und trinke meinen Whisky nie aus Plastikbechern. Es geht um das große Ganze, weniger um die Details. Fliegen ist zu billig, Fleisch ist zu billig, fossile Brennstoffe sind zu billig. Ihr Vater liegt verletzt im Krankenhaus. Sind Sie deshalb hier? Möchten Sie mich diskreditieren? Politikerin kümmert sich nicht um ihren Vater. Ist es das? Nein, nein, es geht um einen Sessel. Ein Sessel? Nicht um meinen Sitz? Ich bin mehr oder weniger klimaneutral. Mir fällt aber auf, dass immer mehr Leute Shorts tragen. Der Streit dreht sich nicht darum, ob sich das Klima verändert. Es geht darum, ob wir schuld daran sind. Das ist ein gutes Stichwort. Ihr Vater wurde überfallen. Was soll das? Wer sind Sie? Ich bin Privatdetektiv. Echt jetzt? Arbeiten Sie für oder gegen meinen Vater? Weder noch. Wie geht es ihm? Er wird durchkommen. Aber die Ärzte wissen nicht, ob er bleibende Schäden davon trägt. Wie ist Ihr Vater als Mensch? Mein Vater ist wie das Klima. Er hat sich verändert. Inwiefern? Er war nie ein guter Geschäftsmann, ein toller Handwerker. Für Menschen, die ihm sympathisch sind, arbeitete er fast umsonst. Und für die anderen arbeitet er selten. Zuletzt wirkte er müde und unzufrieden. Hat er Schulden? Ach, immer wieder. Könnte es sein, dass ein Schuldeneintreiber seinen Lieferwagen als eine Art Pfand mitnahm? Das könnte durchaus sein. Aber sollten wir das nicht der Polizei überlassen? Ich möchte mich in seiner Wohnung umsehen. Die ist versiegelt. Waren Sie drin? Ja. Ja, die Polizei wollte wissen, ob etwas fehlt. Fehlt etwas? Keine Ahnung. War etwas da, das Sie überrascht hat? Wie meinen Sie das? Ein Möbelstück zum Beispiel, das vorher nicht da war. Mir ist nichts aufgefallen. Ihre Worte erinnerten mich daran, dass es in Marco Otts Umgebung Menschen gab, die sehr genau hinsahen und deshalb vielleicht Dinge sahen, die anderen verborgen blieben. Ich besuchte Herrn Wichtig, dessen Name Programm war. Wissen Sie, ich mache mir Vorwürfe. Sie können nichts dafür, dass Herr Ott niedergeschlagen wurde. Wie geht es ihm? Er ist nicht lebensgefährlich verletzt. Das ist gut. Trotzdem hätte ich nachschauen müssen. Sie können nicht einfach in fremde Wohnungen spazieren. Ach, und wenn man dadurch Leben retten kann? Herr Ott wurde gerettet, weil jemand die Polizei gerufen hat. Ich kenne die Leute hier in der Nachbarschaft. Ich weiß, wer betrunken rumschreit, aber harmlos ist. Ich weiß, wer seine Ruhe haben möchte und wer sich über einen kleinen Schwatz freut. Was wissen Sie über Marco Ott? Er redet nicht viel, aber er ist handwerklich hochbegabt. Das gute Handwerk stirbt aus. Das ist eine Tatsache. Wenn man heute Handwerker im Haus hat, muss man froh sein, wenn danach nicht mehr kaputt ist als zuvor. Wie sieht sein Lieferwagen aus? Außen ganz normal, weiß mit ein paar Beulen. Innen aber ist er eine Kombination aus Werkstatt und Camper. Aha. Noch nicht fertig, aber man ahnt, wie toll er am Schluss sein könnte. Sie konnten einen Blick in den Lieferwagen werfen. Ja, einmal stand er da und die hintere Tür war offen. Sehr beeindruckend, was man aus einem Innenraum alles machen kann. Wissen Sie, mich fasziniert das. Ich gehe jedes Jahr auf die Campingmesse und schaue mir die Wohnmobile an. Leider leide ich an Platzangst. Deshalb kommt ein Wohnmobil nicht in Frage. Schon ein kleines Hotelzimmer kann bei mir Panik auslösen. Ich bedankte mich bei Herrn Wichtig, auch wenn er nichts zur Aufklärung des Falles beitragen konnte. Auf meinem Handy erhielt ich eine Textmitteilung meiner Klientin. Sie wollte mich am Abend sehen. Wir trafen uns in einem Einkaufszentrum, weil sie unbedingt noch einige Dinge einkaufen musste. Wenn ich total aufgeregt bin, muss ich einkaufen. Es geht nicht anders. Weshalb sind Sie total aufgeregt? Ein Mann hat mich angerufen. Du musst ja eine tolle Stimme haben, dass er Sie so beeindruckt. Er hat behauptet, dass er meinen Sessel hat. Das ist doch eine gute Nachricht. Er will Geld. Wie viel? 10.000 Euro. Euro? Er ist Deutscher. Ziemlich dreist. Zuerst schlägt er einen Mann zusammen, dann klaut er seinen Lieferwagen und schließlich will er Geld für das Diebesgut. Er hat gesagt, dass er meinen Sessel gefunden hat. Wer es glaubt. Wie kommt er zu Ihrer Adresse? Ich habe auf dem Sessel ein Copyright angebracht mit meinem Namen und meiner Handynummer. Können Sie 10.000 Euro locker machen? Theoretisch schon. Ich möchte aber nicht. Sie wollen, dass Meloni den Sessel gratis zurückbringt. Ich biete Ihnen einen Bonus von 500 Franken. Wenn schon, will ich auch Euros und mindestens 1.000. Gut. Haben Sie ein Treffen vereinbart? Um 22 Uhr in einer Bar in der Altstadt. Das klang immerhin nach einem guten Whisky. Weil ich keine unschönen Überraschungen erleben wollte, ging ich zeitig hin. Es war angenehm ruhig und ich gönnte mir ein Glas, damit ich wie ein ganz normaler Gast aussah. Um 22.15 Uhr betrat ein junger Mann die Bar. Wie vereinbart trug er einen auffälligen grünen Rucksack. Er setzte sich, ohne sich umzuschauen, an einen freien Tisch. Ich zögerte nicht und setzte mich zu ihm. Ich warte auf jemanden. Ich bin schon da. Das war so nicht abgemacht. Erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Was für eine Geschichte? Die Geschichte vom Sessel und wie Sie ihn gefunden haben. Jemand stellte ihn auf den Gehsteig. Sie haben gesehen, wer den Sessel dorthin stellte? Ja, habe ich. Können Sie den Mann beschreiben? Sind Sie Anwalt? Nicht einmal in meinen Albträumen. Ich bin Privatdetektiv. Sie arbeiten für die Frau, der Sessel gehört. Sie mag es nicht, wenn sie erpresst wird. Ich habe niemanden erpresst. Alles hat seinen Preis. Sie wussten sofort, dass der Sessel kein gewöhnlicher Sessel ist. Ich kenne mich mit Elektronik ein wenig aus. Der Sessel wurde gestohlen. Und ich habe ihn gefunden. Noch nie etwas von Finderlohn gehört? Ich biete Ihnen 200 Franken. Das ist eine Unverschämtheit. Ich könnte auch zur Polizei gehen. Und weshalb? Weil ein Mann halb tot geprügelt wurde. Was hat das mit mir zu tun? Alles dreht sich um diesen Sessel. Mir reicht es. Nehmen Sie das Ding mit. Steht es in Ihrer Wohnung? Ja. Dann gehen wir jetzt zu Ihnen. Das werden wir nicht. Ich werde den Sessel hier vor der Bar abstellen. In etwa einer Stunde. Halten Sie so lange durch. Beschreiben Sie mir den Mann, der den Sessel aufs Trottoir stellte. Es war eine Frau. Die Beschreibung kostet Sie etwas. 200. Mehr kriegen Sie nicht. Das ist mir zu wenig. Überlegen Sie es sich. Ich bleibe noch genau 5 Minuten. Wir einigten uns schließlich auf 400 Franken. Er beschrieb die Frau sehr detailliert. So detailliert, dass ich sie plötzlich vor mir sah. Danach ging er. Eine Stunde und einen Whisky später stand meine Klientin vor der Bar und freute sich. Das ist fantastisch. Das haben Sie gut gemacht, Maloney. Zum Bonus kommen noch 400 Franken dazu. Sie haben dem Mann Geld gegeben? Nicht für den Sessel, aber für eine Auskunft. Was hat das mit mir zu tun? Sie möchten doch sicherlich wissen, wer Marco Ott niedergeschlagen hat. Jetzt machen Sie mich neugierig. Es ging nicht um den Sessel, es ging um den Lieferwagen. Wussten Sie, dass Ott ihn zu einem Wohnmobil mit Werkstatt umbaute? Er hat darüber gesprochen, aber das interessierte mich nicht. Ich hasse Camping. Ich bin nicht wie meine Landsleute. Die besitzen alle Wohnwagen und Camper. Sie schaute auf ihre Armbanduhr und nickte erfreut. Wenig später fuhr ein Van vor und ein muskulöser Mann stieg aus, küsste meine Klientin und hob den Sessel mit Leichtigkeit in den Van. Meine Klientin winkte mir zu und stieg auf den Beifahrersitz. Ich fuhr in mein Büro und legte mich hin. Am nächsten Morgen besuchte ich Herrn Wichtig. Machen Sie sich nicht etwas gar wichtig? Das sagt ausgerechnet Herr Wichtig. Ich habe gehört, dass Ott keine bleibenden Schäden davon trägt. Das ist erfreulich. Und ich habe gehört, dass Sie auf junge Frauen mit violetten Haaren stehen. Was? Wie heißt die Frau? Das geht sie überhaupt nichts an. Ich will mit ihr sprechen. Warum? Sie ist anständig. Das mit den Haaren ist ein Spleen. Die hatte schon grüne und gelbe Haare. Ihr steht jede Farbe gut. Wie heißt sie? Conte. Sie wohnt drüben in der Nummer 12 im dritten Stock. Was ist mit ihr? Das geht sie wiederum nichts an. Sie ist mit einem Typen zusammen, der mir ganz und gar nicht gefällt. Hat er etwas mit dem Überfall auf Ott zu tun? Im Haus Nummer 12 im dritten Stock öffnete mir Frau Conte erst, nachdem ich während mehrerer Minuten die Klingel gedrückt hatte. Sichtlich genervt öffnete sie die Tür. Was soll das? Gehen Sie weg! Schuldet Ihnen Herr Ott Geld. Auen Sie ab! Es geht ihm gut. In ein paar Tagen oder Wochen wird er sich wieder an alles erinnern. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Jemand hat sie beobachtet. Sie, mich beobachten viele. Das liegt an die Haarfarbe. Jemand hat gesehen, wie sie einen Sessel entsorgten. Sehen, wie sie... Sie geben es zu. Ich gebe gar nichts zu, dieser Idiot. Herr Ott. No, Stefano. Sie sind keine Polizist. Weshalb Sie sind ihr? Weil ich immer gerne die Wahrheit erfahre. Stefano wollte mir einen Gefallen machen und mit Ott reden. Über Geld. Sie? Ja, über Geld. Ich habe Ott 3000 Franken geliehen, aber jetzt, ich brauche selber dringend Geld. Sie haben diesen Stefan als Schuldeneintreiber engagiert. No, wir sind zusammen. Nicht immer, aber wenn wir beide Lust haben und so. Er steht auf mich. Lui fa tutto per me. Er hat Ott halb tot geprügelt. Das? Es war so nicht abgemacht. È un idiota. Wo steht der Lieferwagen? Auf einem Parkplatz. Wollten Sie ihn verkaufen? Er ist noch nicht fertig umgebaut. Hm. Wer will schon einen Camper mit Werkstatt? Es war eine blöde Idee, alles. Ich dachte, Stefano wird Ott ein wenig einschüchtern, aber doch nicht so. Gaben Sie ihm das Geld ohne Darlehensvertrag? Sie, er sagte, dass er mir 4.000 zurückzahlt, innerhalb 6 Monate. Ich dachte, das ist ein guter Deal, man kriegt ja nirgendwo mehr Zinsen. Woher kennen Sie Ott? Er hat in meiner Wohnung eine neue Cucina eingebaut. Molto bello. Er sagte, er braucht Geld, um seine Lieferwagen umzubauen. Ich habe ihm vertraut. Sie sollten zur Polizei gehen. Komm, no. Das ich kann Stefano nicht antun. Er wollte mir doch nur helfen. Sie stellen den Lieferwagen noch heute wieder da ab, wo er gestanden hat, bevor Stefan ihn entwendete. Non c'è un problema. Tutto posto? Und Sie werden großzügig die 3.000 Franken abschreiben, sozusagen als Schmerzensgeld für Ott. Va bene, okay. Das war so idiotisch. Ich könnte mich ohrfeigen. Ich nahm ihr die Reue nicht ab. Immerhin hatte ich einen Fall gelöst, der bei der Polizei vermutlich bis in alle Ewigkeit ungelöst blieb. Die Tankstelle meiner Klientin blieb ein Prototyp, und ich blieb meiner eigenen Tankstelle treu. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die neue Tankstelle.